Und als der Große und der Kleine Gerl zusammen an den Berg kamen, war der Zauberer schon auf halber Höhe. Da trat Gjalt die Schuhe aus und schlüpfte in die Flügel, die von selber fliegen. Schneller als ein Adler stieg er auf, und als er mit dem Ei in der Hand zu dem Palast zurückkehrte, war der Zauberer noch nicht wieder unten am Berg. In der dritten Nacht wurde auf dem Schlosshof gekämpft. Das flammenscharfe Schwert fuhr wie der Blitz durch die Luft, aber der Zauberer war dem großen Gjalt gewachsen. Sie kämpften 3 Tage und 3 Nächte. Und dem großen Gjalt erlahmte der Arm, und er konnte kaum noch auf den Beinen stehen, aber es schien, als würde der Zauberer immer stärker und schneller. Da, als sie sich einen Augenblick keuchend gegenüberstanden, warf der kleine Gjalt dem großen Gjalt den Mantel der Finsternis über, und vor den Augen des Zauberers wurde er eins mit der Nacht. Ohne dass der Zauberer sich regen konnte, schnitt das Schwert durch seinen Hals und der Kopf fiel ihm zu Füßen. In dem Schloss herrschte große Freude und es wurde ein prächtiges Fest gefeiert. Und nach Jahr und Tag fuhr der große Gjalt mit seiner Königin zu seinem Vater. Die Brüder standen schon längst wieder auf den Acker mit der Schaufel und der Hacke in der Hand. Aber er nahm Vater und Mutter mit. Sie lebten in einem eigenen Haus neben dem Schloss. Und der kleine Gjalt verwaltete alle Güter und die Brüder halfen ihm dabei. Die 2 Riesen, die sich gegenseitig verprügeln wollten. 2 Riesen, der große Gustl und der wilde Willi, die lebten jeder auf einer Seite eines ganz hohen Berges. Sie hatten wohl voneinander gehört, aber sie hatten sich noch nie getroffen. Beide hatten eine große Klappe und konnten gewaltig angeben. Eines Tages sagte der große Gustl zu seiner Frau, der dämliche Riesen da drüben, der hat ein viel zu großes Mundwerk. Heute werde ich hinübergehen und dann werde ich dem eine Tracht Prügel versetzen. Und er stieg den Berg hinauf und auf der anderen Seite wieder hinab. Unten saß die Riesin, die Frau vom wilden Willi. Der Kerl von dir, sagte der große Gustl, ist das der Riese mit der großen Klappe? Ich bin mit dem Riesen verheiratet, sagte sie, und ob er eine große Klappe hat, weiß ich nicht. Wolltet ihr ihn sprechen? Nein, ich wollte ihn verprügeln. Ach so, ja, schade, dann müsst ihr ein wenig warten. Er pinkelt gerade. Wieso er pinkelt? Ja, glaubt ihr mir nicht? Und sie zeigte auf den Berg. Da fiel ein Wasserfall herab. Wohl 30 Ellen stürzte das Wasser brausend in die Tiefe da. Er hat eben angefangen, dann braucht er 3 Stunden, bis er fertig ist. Aber das macht nichts. Setzt euch hin, ich koche euch eine Tasse Kaffee. Der große Gustl schaute auf den Berg. Donnerwetter, dachte er. Wenn der so viel Wasser in der Blase hat, dann muss der entsprechende Muskeln besitzen. Nein, sagte er zu der Frau, ich hab's mir anders überlegt, grüß ihn von mir. Und er stieg den Berg hinauf und auf seiner Seite wieder hinunter. Bald darauf kam der Willi nach Hause, er war nur im Wald gewesen. Es war jemand für dich da, sagte seine Frau. Wer denn? Ha, der dämliche Riese von drüben. Was wollte der? Der wollte dich verprügeln. Wo ist der? Ich werde ihn schon... Nein, den wirst du gar nicht. Den hab ich schon weggeschickt. Ich hab ihm so und so erzählt. War nichts zu machen. Das war nun mal so. Aber es ärgerte den wilden Willi doch. Und am anderen Tag sagte er zu seiner Frau, und heute gehe ich hinüber, und dann kriegt er von mir eine Tracht Prügel. Er stieg den Berg hinauf und auf seiner Seite wieder, anderen Seite wieder hinunter. Der große Gustl sah ihn kommen. Donnerwetter, dachte er, der ist ja riesig, der ist ja viel größer als ich, der gewinnt. Er rannte ins Haus zu seiner Frau und sagte, jetzt sitze ich in der Patsche, da kommt der Riese von drüben, der ist viel größer als ich, der schlägt mich tot. Ach was, sagte seine Frau, ich weiß wohl Rat. Ins Bett mit dir, ganz unter die Decke und Maul halten. Der große Gustl kroch unter die Decke. Gleich darauf kam der wilde Willi an die Tür, schlug dagegen und rief, wo ist der Feigling, der soll rauskommen, sagte die Frau und riss die Tür auf. Sei doch leise da draußen. Eben ist das Kind eingeschlafen. Willi steckte den Kopf durch die Tür und brummte, wo ist denn das Kind? Die Frau zupfte an der Decke und sang, schlaf, Kindchen, schlaf. Da liegt es. Willi guckte auf das Bett. Da lag ein ganzer Berg unter der Decke. Donnerwetter, dachte er, wenn das Kind vom großen Gustl ist, wie groß muss der dann selber sein? Ich glaube, ich... Nein, sagte er zu der Frau, ich hab's mir anders überlegt, grüß ihn von mir. Und er stieg den Berg hinauf und auf seiner Seite wieder hinunter. Seitdem haben die beiden Riesen sich ebenso wenig getroffen wie vorher. Und sie haben auch nie miteinander gekämpft. Jeder lebt zufrieden auf seiner Seite des ganz hohen Berges. Und die beiden Riesinnen, die sind's auch zufrieden. Sie hörten Die Kunst des Erzählens, Annika Esthal, Der kleine und der große Gjalt und Die zwei Riesen, die sich gegenseitig verprügeln wollten.